Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und dies ist ein Video für die Playlist Literaturwelt. Ich habe hier einen ganzen Stapel Bücher jetzt schon oder sind schon aufgelaufen, die ich noch rezensieren muss, unter anderem auch zwei Science Fictions. Aber da ich gerade wenig Zeit habe und das bei denen noch ein bisschen länger wird und ich die vielleicht sogar auf Deutsch und auf Englisch parallel mache, gebt mir doch mal Rückmeldung also nicht parallel, sondern zwei Versionen. Gebt mir doch mal Rückmeldung in den Kommentaren, wenn ich englische Bücher rezensiere, ob ihr dann gerne eine deutsche und eine englische Videorezension gerne hättet und ob die auf einem, nee, ich mache dafür keinen extra Kanal auf, aber vielleicht eine extra Playlist, mal schauen. Jetzt habe ich hier, das liegt hier schon ewig rum und es ist mir wieder in die Hände gefallen und ich habe es in einen sehr kleinen Raum in der Nähe meines Büros gelegt, in dem ich mehrmals täglich mich kurz aufhalte und habe das dann gelesen. Langenscheid, Chef Deutsch, Deutsch Chef. Ich glaube, das erste war von Mario Barth, Mann, Frau, Frau, Mann. Das habe ich hier auch, glaube ich, irgendwo, aber Mario Barth gilt ja irgendwie als Persona non grata. Aber ja, war auch ganz erhellend, aber ich glaube, ich habe es gar nicht ganz durchgelesen, weiß ich nicht mehr genau. Also ja, Chef Deutsch, Deutsch Chef, hier mit der Stromberg-Cast da drauf, die Älteren von uns werden sich erinnern, Klartext am Arbeitsplatz, in der steht auch hier von Bernd Stromberg, was natürlich ein bisschen schwachsinnig ist, weil Bernd Stromberg gibt es ja nicht, sondern nur, wie heißt der, Klaus-Maria Herbst? Nee, Christoph Maria. Ups, Christoph Maria Herbst. Also von dem gibt es ein Vorwort von Christoph Maria Herbst, allerdings beschrieben mit Bernd Stromberg. Also das Vorwort ist von Bernd Stromberg, das Nachwort ist von Christoph Maria Herbst. Man weiß jetzt nicht so genau, wie sich das verhält. Also hier ist von Bernd Stromberg in Zusammenhang mit Brainpool TV. Ich würde jetzt mal vermuten, dass die Drehbuchautoren, und ich glaube, da gehört der Christoph Maria Herbst nicht dazu, soweit ich weiß, ich mag mich täuschen, die Drehbuchautoren das irgendwie geschrieben haben, ist ganz hübsch. Es gibt verschiedene Kapitel, Chefwerdung, der Chef im Wandel der Zeit, Umgang mit Mitarbeitern, der Umgang mit besonders schwierigen Mitarbeitern, Frauen, erfolgreiches Delegieren, Chefsache, Schuldzuweisung, zwischen Kaffee und Kantine, kollegialer Spaß und Mobbing, Büro ist Familie, nie intim im Team und so weiter. Der ultimative Cheftest, also kann man am Schluss noch so einen Test ausfüllen, der mir aber irgendwie, ich glaube, irgendwie was schief gegangen bei dem Test, aber ich weiß nicht. Also es liest sich ganz amüsant, es ist vielleicht auch was, was man seinem Chef zum Abschied schenken kann, wenn man will, dass er nie wieder mit einem redet. Es ist ganz nett zu lesen. Ich habe ja glücklicherweise keinen Chef. Ich bin nur verheiratet, hätte ich beinahe gesagt. Also ich habe natürlich Kunden. Viele dieser Dinge kenne ich nicht. Ich glaube, es ist ganz amüsant, das zu lesen. Ist vielleicht ein ganz hübsches Office-Geschenk, wenn es der Chef nicht mitkriegt. Also solche hübschen Sachen ist hier, der Chef sagt, ich bin jetzt außer Haus bei Terminen, der Chef meint Feierabend, ja, und so weiter und so fort, es werden also entsprechende Dialoge da immer wieder wiedergegeben in verschiedenen Situationen und es gibt also sehr hübsche Erinnerungsfotos an die Stromberg-Folgen. Ich habe, glaube ich, nur ganz wenige davon gesehen. Ich muss die vielleicht mal alle gucken. Ich habe bisher ganz wenige von diesen Stromberg-Folgen gesehen, war immer ganz amüsant. Aber eben, ja. Es kommen auch die Stromberg-Mitarbeiter dann zu Wort. Also da darf dann der Ernie darf dann da was sagen und so weiter, wie er seinen Chef findet. Ja, also hübsches Büchlein. Der Preis von damals ist 9,95 in Deutschland, 10,30 € in Österreich wegen der anderen Mehrwertsteuer. 2007 ist es rausgekommen, ist also gilt fast schon als Klassiker. Also sehr, sehr amüsantes Büchelchen, das vielleicht die eine oder andere Pause im Betrieb versüßen hilft oder jemand, der besonders viel Frust hat, dann wieder triggert. Also kann es empfehlen, finden. Das Buch verlinke ich im Blog, blog.literaturwelt.de. Da könnt ihr nachschauen, schaut einfach nach Chef Deutsch dort im Blog, blog.literaturwelt.de. Achtung, jetzt muss ich über nicht schnell genug. Ich war nicht schnell genug und habe den Knopf nicht schnell genug gefunden, den man hier drücken muss. Wie auch immer, den gibt es hier vielleicht auch gar nicht. Also wie auch immer, hübsches kleines Büchlein, ich verlinke es im Blog. Ich freue mich über Kommentare hier unter dem YouTube-Video. Ich freue mich über Kommentare unter dem Blogartikel oder an irgendeiner anderen Stelle, wo ihr dieses Video seht. Rückfragen, Empfehlungen, welche anderen Büchleins aus der Reihe man besprechen könnte. Und auch andere Rückmeldungen. So als kleines Preview, die nächsten beiden Bücher, die ich hier besprechen werde, sind die beiden, Altered Carbon, da habe ich schon ein paar Notizen, und Neal Stephenson, Anathem, da muss ich mir noch ein paar Notizen machen, das ist ein bisschen komplex zu besprechen. Au revoir. Bis dann, tschüss, schwimmt nicht so weit raus, möge der Saft mit euch sein und lebt lange und in Frieden. Bye, bye.